Ihr hört nun Buchtanz. Ein literarischer Blick in Leipzigs Bücherregale, Tauschboxen und Umsonstläden. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Buchtanz. Hä? Buchtanz? Naja, weil es um Bücher geht und am Ende kommt immer Musik. Das Büchlein, um das es heute gehen soll, habe ich an einem Ort in Leipzig gefunden, an dem die Enten mit den Nutrias schon am frühen Morgen um die Wette schnattern. In der Giftbox in Schleußig an der Entenbrücke. Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Klingt ja erstmal recht sanft, aber ich sag euch, das ist an manchen Stellen nix für schwache Nerven. Wenn ich den Namen E.T.A. Hoffmann höre, so fallen mir als erstes seine düsteren Schauergeschichten und Gruselmärchen ein. Heute wäre man über so viel literarische Psychofantasien begeistert und Netflix würde ruckzuck eine Horrorserie produzieren. Doch damals reagierten viele seiner Zeitgenossen zwiegespalten und ablehnend auf sein Werk. Von den meisten wurde er wenig geschätzt oder sogar verachtet. Goethe sagte einmal über E.T.A. Hoffmanns Werk: Märchen dieser Art sind fieberhafte Träume eines leicht beweglichen, kranken Gehirns. So krank war das Gehirn dann aber gar nicht und einige haben ihn dann doch bewundert. E.T.A. Hoffmann war nämlich ein echtes Multitalent. Er war nicht nur ein wichtiger Schriftsteller aus der Zeit der Romantik, sondern wirkte auch als Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. Und bis heute werden viele von ihm inspiriert. Er selber bewunderte übrigens Mozart sehr. Sein eigentlicher Name war nämlich Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Und weil er Mozart so super fand, benannte er sich kurzerhand um in Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, E.T.A. Hoffmann. Das Werk Der Sandmann wurde erstmals 1816 veröffentlicht. Wir lesen mal rein. Nathanael schreibt gerade einen Brief an seinen Freund Lothar und erzählt ihm von einem schrecklichen Erlebnis aus seiner Kindheit, auf dem die ganze Geschichte und alles, was danach kommt, schließlich aufbaut. An dieser Stelle der Erinnerung versteckt sich der kleine Nathanael gerade hinter einem Vorhang im Wohnzimmer, um zu beobachten, wer dieser komische Mann ist, vor dem sich alle in der Familie fürchten, der aber regelmäßig zu Besuch kommt. Und Nathanael glaubt, dieser Mann sei der Sandmann. Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele auf, dass ja niemand anders als er der Sandmann sein könne. Aber der Sandmann war mir nicht mehr jener Popanz aus dem Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmonde Kinderaugen zur Atzung holt. Nein, ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der überall, wo er einschreitet, Jammer, Not, zeitliches, ewiges Verderben bringt. Ich war festgezaubert, auf die Gefahr entdeckt und, wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empfing den Coppelius feierlich. »Auf! Zum Werk!« rief dieser mit heiserer, schnarrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks. Aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Coppelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Allerlei seltsames Geräte stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte. Da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Coppelius ähnlich. Dieser schwang die glutrote Zange und holte damit hell blinkende Massen aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte.